In der Anthologie Jüngster Lyrik von Willi Fehse und Klaus Mann. 1929 wurde er Mitarbeiter der von Martin Raschke und Adolf Arthur Kunert gegründeten Zeitschrift Die Kolonne. Der erste eigene Lyrikband erschien im Jahr 1930. Die frühe Lyrik Günter Eichs hat der Autor und Literaturkritiker Walter Höllerer, ein Freund in späteren Jahren, so interpretiert. Als ich ihn dann kennenlernte und mit ihm zusammen die Zeitschrift Akzente vorbereitete, also das sollte ja zunächst Mitherausgeber sein, da habe ich gemerkt, dass er ungeheuer belesen war und dass eben in den frühen Gedichten, das merkt man dann erst hinterher, sehr viel drinnen ist, was zur Tradition gehört. Und seine Tradition reichte von den Märchen, die man anzitiert findet, die Märchentonart. Dann war eine große Vorliebe für ihn die Romantiker, also vor allem Brentano und E.T.A. Hoffmann. Und von daher natürlich verständlich Surrealisten und Dadaisten, die nun nicht mit den Surrealisten verwechselt werden dürfen, aber die diese ganzen Sprachbewegungen erfunden haben damals, die Rebellion in der Sprache gegen die Gesellschaft. Und schließlich natürlich die naturmagische Schule in den Naturlyrik, denn er hatte ja da sehr starke Verbindungen, er war mit Wilhelm Lehmann befreundet. Und das kann man an den Gedichten sehen, an den frühen Gedichten. Wunderbar war Prinzessin Pferdehaar. Das erinnert ja an O Fallader, der du hangest und so, nicht? Das geht auf die Märchengedichte zurück, auf die Märchenmotive zurück. Und alles, was ich da gesagt habe, auch die Naturlyrik, ist drinnen in diesen ersten Gedichten. Gleichzeitig aber auch die Kritik schon in der Sprache, die sich nur immer mehr verstärkt und immer moderner wird. Wald vor dem Tage, schräg und halb und blasser, der Mond der Frühe hängt, mit in das kristallene Wasser des Morgens gemengt. Der Nadelwald, die Zapfen liegen geöffnet im Moos, Weg seitwärts führen Stapfen, vergangen und körperlos. Der Wald haucht aus die Kühle, wem bin ich auf der Spur? Der Atem, den ich fühle, ist meiner nur. Die dünnen Zweige schrammen im Dickicht mein Gesicht. Bald schlägt der Wald zusammen zur Nacht im Morgenlicht. Weiter noch die Jahre, zurück mit jedem Schritt. Das Reisig kracht, im Haare geht Spinngewebe mit. Im dämmernden Reviere aus Pilz und Moderduft schrecken die Urwelttiere. Der Elch steigt aus der Gruft. Gehörn sich neigt zur Quelle, die Zeit in Tropfen rinnt, versickernd in die Stelle, wo aller Tag beginnt. Fast zeitgleich mit seinem Debüt als Lyriker begann Günther Eich für den Rundfunk zu arbeiten. Für ein Medium, das sich damals noch in seinen experimentierfreudigen Anfangsjahren befand. Heinz Schwitzke, Hörspielpionier und wichtigster Förderer des Rundfunkautors Eich, erinnert sich, wie die Literatur ins Radio kam. 1929 war für den Rundfunk ein ganz wichtiges Jahr. In Kassel fand die Tagung zwischen Dichtern und Rundfunkredakteuren statt. Das war die erste überhaupt. Und auf der prägte Döblin das damals geflügelte Wort vom Sanierungseingriff des Rundfunks in die Literatur. Er meinte damit, aus der Umklammerung des Druckbuchstabens sollte die Literatur gelöst werden durch das gesprochene Wort. Und diese formale Aufgabe war es, denn in der Tat auch, die die jungen Autoren reizte. Eich, damals 22-jährig, gehörte zu einer Gruppe von Schriftstellern um Martin Raschke, Peter Huchel, Joachim Maas und anderen. Alle sind damals zum Rundfunk gegangen als Autoren. 1933, im Jahr von Hitlers Machtübernahme, ging Günther Eich nach Berlin, um dort für den Rundfunk zu arbeiten. In den 50er Jahren erinnerte er sich an diese Zeit. Mein Hörspiel »Ein Traum am Etzingoll« wurde vor etwa 20 Jahren geschrieben und in der Zeitschrift »Die Kolonne«, die damals als fast einzige den jungen Dichtern zur Verfügung stand, im Jahre 1932 veröffentlicht. Es wurde zur Sendung vom damaligen Mitteldeutschen Rundfunk vorgesehen, aber nie gesendet, da die politischen Vorgänge die Programme der deutschen Sender gründlich umgestalteten. Erst im Jahr 1950 wurde »Ein Traum am Etzingoll«, Eichs erste große Hörspielarbeit, vom damaligen Süddeutschen Rundfunk produziert und gesendet. Ein Stück, mit dem seine Karriere als bedeutendster Hörspielautor der Nachkriegszeit begann. So. Tja, heute wäre alles erledigt. Die letzte Flasche Cognac ist auch leer. Ich habe nichts mehr zu tun, als zu schlafen. Aber irgendwo sitzt noch ein unangenehmes Gefühl im Magen oder im Hals oder im Kopf. Als ob ich irgendwas vergessen hätte. Das Grammophon macht mich beinahe nervös. Lass doch mal nachsehen, ob ich alles richtig ins Tagebuch eingetragen habe. Vielleicht fehlt da was. 1. Oktober 1931. Ruhiger, klarer Tag. Der angenehmste, den wir bisher in der Mongolei gehabt haben. Im Zelt fast zu warm. Beobachten. Zeit 20.54 Uhr. Luftdruck 748. Temperatur 8,2. Relative Feuchtigkeit 24%. Windrichtung Ost-Südost. Windgeschwindigkeit 0,8 Meter pro Sekunde. Bewölkung 2 hoch 1. Ja, ist alles richtig. Aber das andere, das muss ich auch noch schreiben. Heute früh verließ mich mein Kamerad Bernhard Godemann. Er geht etwa 10 Kilometer den Fluss hinunter, um festzustellen, ob dort Regen gefallen ist. Er sagte, er wäre gegen Abend zurück, aber er wird nicht wiederkommen, denn das Trinkwasser, das er mitgenommen hat, ist mit Blausäure vergiftet. Eich schrieb als erste Beiträge gehobene Unterhaltung, und zwar so Rahmenszenen für Schallplattensendungen über Caruso und mit Paganini-Platten. Und erst 1931 sein erstes Hörspiel, das für ihn insofern eine Enttäuschung war, als es der Besteller Leipzig nicht aufführte. Offensichtlich war man dort der Meinung, ein Hörspiel müsse mehr Montage sein, mehr Geräusch bringen. Und Eich hatte etwas getan, wodurch sich alle seine späteren Hörspiele auch auszeichnen, wenn man das eine Auszeichnung nennen will, ein reines Worthörspiel geschrieben. 1932 kam Eich dann zu mir in meine Redaktion, eine kleine Redaktion im Deutschlandsender, und schrieb dort und lieferte dort allmonatlich 4 Jahre lang den Königsbusterhäuser Landboten ab. Mehr eine Folklore als eine Hörspielsendung mit eingelegten eigenen Eichgedichten, die sehr, sehr schön waren. Trotz alledem hat Eich bis zum Krieg noch rund, nebenher, neben dem Königsbusterhäuser Landboten, der monatlich war, rund ein Dutzend große Hörspiele geschrieben, die allerdings keinen Durchbruch brachten, obwohl sie sehr geschätzt waren. Den eigentlichen Durchbruch brachten dann erst nach dem Krieg die Gedichte und, das war das dritte Hörspiel nach dem Krieg 1951, die Träume. Rebellion in der Goldstadt. Ein Hörspiel von Günter Eich. Auch wenn Günter Eichs Rundfunkarbeit im Dritten Reich eher unpolitisch war, so gilt dies keineswegs für das Hörspiel, das der Deutschlandsender am 8. Mai 1940 ausstrahlte. Rebellion in der Goldstadt handelt von der brutalen Niederschlagung eines Aufstandes weißer Goldminenarbeiter in Südafrika. Eine Auftragsarbeit, die unüberhörbar anti-englische Propagandatöne anschlägt. Schon damals bezeichnete der Autor selber gegenüber einem Freund dieses Hörspiel als jammervolles Werk. Spät, meine Dame. Sie heißen Peter Rus? Wer bin ich? Sie sind verhaftet. Warum? Das werden Sie früh genug erfahren. Hickson, den Mann festnehmen. Nicht anfassen. Bitte haben Sie doch Erbarmen. Er hat ja nichts getan, was strafbar ist. Haben Sie doch Erbarmen. Ihr seid doch auch Menschen. Ihr seid doch auch Menschen. Rompen, die beiden Frauen ins Hinterzimmer einsperren. Hört die Frauen nicht an, ihr Blut von nehmen Sie. Peter Rus, Sie sind wegen Aufruhrs und Konspiration gegen den Staat zum Tode verurteilt worden. Ich habe vor keinem Gericht gestanden. Ich weiß von nichts. Es genügt, wenn wir es wissen. Ich verlange vor einem Richter gestellt zu werden. Nixon, machen Sie es kurz. Ja, raus mit dem Kerl auf die Straße. Peter! Lange Jahre galt Günter Eichs Hörspiel Rebellion in der Goldstadt als verschollen, bis man es in den 80er Jahren in einem ehemaligen Kloster bei Prag fand. In einem versteckten Depot von über 1000 Schellackplatten und Schallfolien mit Rundfunkaufnahmen der Nazizeit. Ein Fund, der nach Eichs Tod heftige Kontroversen über seine Rolle als Radioautor im Dritten Reich auslöste. Für den mit Eich befreundeten Schriftsteller Christoph Meckel kann gleichwohl von einer positiven Haltung zum Nationalsozialismus keine Rede sein. Diese Verirrung hat vermutlich verschiedene Gründe. Eich hat einmal gesagt, ich schulde niemandem etwas, nur mir selbst. Er berief sich auf sich selbst also. Und damit war auch eine Ablehnung politischer Zusammenhänge mitgedacht. Das andere war, Günter Eich und mein Vater waren die ersten Autoren ihrer Generation, die ein eigenes Auto hatten. Eich hatte eine teure Wohnung, ein eigenes Auto und eine Strandbaracke am Meer. Das musste finanziert werden. Und ich nehme an, er ist immer tiefer in die Hörspielproduktion hineingeraten, sodass er dann nicht mehr raus konnte. Ich bin ganz sicher, dass es damit zusammenhängt. Aber natürlich nicht nur. Was aber die Hauptsache ist, das Eichsche Werk ist nach dieser Geschichte entstanden. Die ganzen großen Hörspiele, das gesamte lyrische Werk ist nach der Geschichte, nach diesem kleinen Unfall vielleicht oder auch großen Unfall, geschrieben. Und das beruhigt mich. Das Werk ist frei von jeder Einschränkung dieser Art. Ich habe dem Dritten Reich, schrieb oder sagte Günter Eich, keinen aktiven Widerstand entgegengesetzt. Ich möchte nichts anderes sagen, hat er fortgefahren. Es wäre mir unangenehm, wenn ich da etwas beschönigen würde. Ich finde es eine fabelhafte Aussage. Die kommt für mich hinzu, also dass ich mit Eich d'accord bin. Inventur. Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher, ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken und einiges, was ich niemand verrate. So dient es als Kissen nachts meinem Kopf. Die Pappe hier liegt zwischen mir und der Erde. Die Bleistiftmine lieb ich am meisten. Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht. Dies ist mein Notizbuch. Dies meine Zeltbahn. Dies ist mein Handtuch. Dies ist mein Zwirn. Kein anderes Poem hat so pointiert die Stimmung der Stunde Null nach dem Zusammenbruch Nazi-Deutschlands abgebildet wie Günter Eichs bekanntestes Gedicht aus dem 1948 veröffentlichten Lyrikband »Abgelegene Gehöfte«. Ein berühmt gewordenes Beispiel für die sogenannte Kahlschlag-Literatur, entstanden im amerikanischen Kriegsgefangenenlager. In ihm drückt sich exemplarisch eine ernüchtert anti-ideologische Zeitstimmung aus, die charakteristisch war für die Mitglieder der Gruppe 47 um Hans-Werner Richter. Kurz nach der Gründung trat Eich der Gruppe bei, wie sich der Schriftstellerkollege Karl Krolo erinnerte. In seiner niederbayerischen Abgeschiedenheit verharrte Eich damals noch eine Weile, ehe er der Einladung Hans-Werner Richters folgte und Kontakt mit der gerade gegründeten Gruppe 47 aufnahm. Und Eich nahm an der Tagung der Gruppe Anfang April 1948 in Jugenheim an der Bergstraße teil. Er war von diesem Treffen sehr befriedigt. Es hatte ihm nicht nur gefallen, sondern er aktivierte sich für die Gruppe. Die Abgeschiedenheit schien abgestreift. Die Begegnung mit Kollegen hatte ihn seiner Einsamkeit entrissen. Spiegelbild. In den Kacheln der Station spiegelt manches Grün sich wieder. Was dort schattenhaft erscheint, damit bin ich selbst gemeint. Aus den ungefügen Gliedern ist die Seele längst entflohen. Nur ein dunkler Farbenton wandelt auf und wandelt nieder, aus dem Hades ausgeweint, in die Kacheln grün versteint, kehrt er in die Zeiten wieder, an den Wänden der Station. Der Dichter als Selbstbeobachter. Günter Eich las sein Gedicht »Spiegelbild« aus dem 1949 erschienenen Lyrikband »Untergrundbahn«. Sie hören die Literaturzeit im Nordwestradio am Ostersonntag. Heute mit einer Hommage an Günter Eich zu seinem 100. Geburtstag. Am Mikrofon ist Walter Weber. Wenn von Günter Eich die Rede ist, muss auch von der österreichischen Autorin Ilse Eichinger gesprochen werden. Sie hat ihren späteren Ehemann während einer Tagung der Gruppe 47 im Jahr 1951 kennengelernt. Damals war Eich bereits einer der namhaftesten Autoren der Nachkriegszeit und erster Träger des Preises der Gruppe 47. Geheiratet haben die beiden 1953. Sie lebten zunächst in Breitbrunn und Lengries in Bayern, ab 1963 in Großgmain bei Salzburg. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Clemens und Miriam. Selten hat ein Schriftstellerpaar von Anfang an so harmoniert. Und warum das so war, das weiß Ilse Eichinger bis heute ganz genau. Ich hatte immer als Kind schon eine Sehnsucht auf dem Atlas nach Nordosten, nie nach Süden. Und ich glaube, ich habe diesen Nordosten auch geheiratet und auch seine Schweigsamkeit. Ich erinnere mich, dass er einmal bei der Gruppe 47, wo ja alle geredet haben und nicht immer war es so ungeheuer wichtig, was sie gesagt haben. Aber er überhaupt nicht, und das ist mir aufgefallen. Ich weiß auch, dass einmal der Hans-Werner Richter zu ihm sagte, ich weiß nicht, Günther, weshalb du überhaupt herkommst. Du sprichst kein Wort, du schweigst und schweigst. Und da hat er darauf gesagt, wie du weißt, bin ich ohne jedes kritische Vermögen. Und hat weiter geschwiegen. Und das hat mir so eingeleuchtet, dieses Schweigen. Ein Postfach. Ich habe keine Wohnung, bloß ein Postfach. Besuch mich da. Ähnlich wie mir geht es den Feuerwanzen, die den Efeu meines Großvaters als Adresse haben. Sie tauschen Nachrichten aus über den preußisch-österreichischen Krieg, über den Hufbeschlag und die Kümmelqualität an der Schwarzen Elster. Besuch mich da, dort und überall. Ich erschrecke noch heute über die drei Salven des Kriegervereins. Mir war nur der Würfelzucker klar geworden, ein Herzmittel. Besuch mich, mein Kater, zwischen zwei Baldrian-Tropfen. Hornissen sind selten, aber in meinem Postfach nisten sie. Sie sind pflaumengroß und gutmütig und rascheln in alten Briefen, die ich nicht mehr abhole. Sie benutzen liniiertes Papier für ihre Nester und ziehen wiederum Hornissen auf, die genauso aussehen wie sie und für ihren Gesang die gleiche Tonlage benutzen. Besuch mich zwischen Ahnen und Enkeln und zwischen Leinenkuverts. Die Salven für die Abgeschiedenen sind hier ganz leise, die Nachrichten von König Grätz noch nicht angekommen. Nach dem Tod von Günter Eich habe ich Ilse Eichinger und ihre Tochter Miriam öfters besucht, in Großgmain an der österreichischen Grenze. Günter Eich hatte ein Postfach. Deshalb kommt das Postfach so häufig in seiner Lyrik und in seinen Maulwürfen vor. Und da sagte ich der Ilse Eichinger einmal, dass mir die beiden, Ilse Eichinger und er, wie ein Wir erschienen sei. Sie freute sich darüber. Ich wusste damals noch nicht allzu viel von der privaten Situation. Sie waren schon lange nicht mehr in der üblichen Weise ein Wir. Aber das Wir in der Lyrik ist immer Ilse Eichinger und er. Es ist tatsächlich ein Wir gewesen. Eine Verbundenheit und auch eine Verbündetheit, fand ich immer. Diese beiden gehörten wirklich zusammen und sie haben das auch durch ihre gegenseitige Anerkennung immer wieder bewiesen. Günter Eich sagt immer, ja, was ich von meinem Werk halte, steht dahin. Ich halte das Werk für Ilse Eichinger, von Ilse Eichinger für wichtiger. Sie waren ein Wir und so sind sie auch erschienen. Am 19. April 1951 sendete der Nordwestdeutsche Rundfunk ein Hörspiel, das eine neue Ära in der Geschichte des Radios in Deutschland einleitete. Mit diesen akustischen Signalen beginnen Günter Eichs Träume, heute der Hörspielklassiker schlechthin. Bei seiner Erstausstrahlung im Jahr 1951 erregte das Werk freilich heftig die Gemüter der Zuhörer. Gar zu provokant hatte Eichs Endzeitdrama in den Ohren des Nachkriegspublikums geklungen. Jahre später hat sich der Autor in einem Radiogespräch über sein umstrittenes Hörspiel geäußert. Herr Eich, am 19. April 1951 wurde Ihr Hörspiel Träume zum ersten Mal gesendet. Wir glauben, dass damit ein neuer Abschnitt in der Geschichte der deutschen Hörspielkunst begonnen hat. Wir wollen Sie fragen, wie sind Sie zu diesem Hörspiel gekommen? Wie ist die Entstehungsgeschichte dieses Hörspiels? Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Ich weiß darüber gar nichts mehr, wie das entstanden ist. Ich weiß auch nicht mehr. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich erst die Szenen und dann die Zwischentexte geschrieben habe. Ich glaube ja, aber das alles weiß ich nicht mehr. Glauben Sie nicht, dass es in gewisser Weise mit den Folgen des Krieges indirekt zusammenhängt? Das mag wohl sein. Wobei ich allerdings gleich sagen möchte, die Grundlage der einzelnen Szenen sind nie einzelne Ereignisse oder dergleichen. Sondern es kommt sozusagen immer aus mehreren Strähnen heraus, die treffen sich dann in einem Punkt und ergeben eine Szene. Also man kann nicht sagen, diese Szene bedeutet das und das und etwas ganz Bestimmtes, nicht? Sondern das, sie bedeutet überhaupt in dem Sinne nichts, sondern sie ist deutbar als das und das. Spürt ihr es nicht? Ja, wir waren schneller. Was kann das bedeuten? Ich weiß nicht was, aber bestimmt nichts Gutes. Man müsste herausfinden, ob die Geschwindigkeit nun so bleibt. Oder? Oder ob sie noch größer wird. Horch! Es wird immer schneller. Ja, es wird immer schneller. Ich glaube, es geschieht ein Unglück. Hilft uns denn niemand? Wer denn? Die Träume erregten in zwei Richtungen Aufsehen. Erstens hatten sie diese sensationell negative Wirkung bei den Hörern, also wahrhaftig waschkörbeweise gingen Protestbriefe ein und die Zentrale des Senders war von Telefonanrufen, die protestierten, das Stück sei viel zu traurig und zu schwer und zu niederziehend, zu defätistisch, geradezu stundenlang blockiert wurde. Sagen Sie mal, was für ein Mist verzapfen Sie heute Abend schon wieder im Rundfunk. Das ist zum Kotzen. Hängen sich Ihre ganzen Hörspiele an den Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Ist ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen. Von saumäßigen Kram, von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinge durchzubringen. Ich werde morgen mal mit der Presse mich in Verbindung setzen und mal versuchen, ob der Rundfunk nicht was anderes bringen kann, dass man abends sich mal freut, wenn man nach des Tages Last und Hitze sich mal am Radioapparat setzt. In der heutigen Zeit, wo ja alles so schwer ist, nun auch noch diese schweren Träume, wenn der Verfasser zumindest etwas leichtere Träume gebracht hätte als diese schweren von den Termiten und so weiter. Wir sind doch jetzt am Aufbau eines neuen Staates, das doch nicht unterhöhlt wird und so. Es ist hanebüchen. Ich kann Ihnen sagen, wir werden entsprechende Schritte unternehmen, dass so ein Kram vorher zensiert wird. Was waren das für Zeiten, als Hörspiele noch so emotionale Reaktionen auslösten? Der Schriftsteller Christoph Meckel erinnert sich noch heute lebhaft an die große Zeit des Radiohörens in den Nachkriegsjahren. Die 50er Jahre, auch schon die End 40er Jahre, das war die Hörspielzeit. Jeder Dienstag und jeder Donnerstagabend war Hörspiel. Da gab es keine Freundin, die mich da wegholen konnte. Da gab es nicht mal, ich war da in irgendeiner Gang und da haben wir kriminelle Sachen gemacht. Nichts. Da wurde Hörspiel gehört. Da kamen uns die Botschaften her. Da haben dann Leute, die älter waren als ich, diese seltsame Sache, die man Sinngebung nennt, erfahren wollen. Die Träume von Eich haben der Zeit einen Sinn gegeben, ja, eine Deutungsmöglichkeit. Als ich Günter Eich damals in Lengries besuchte, sagte er, ich erinnere mich daran, weil sein Lächeln still, aber auch stolz war, ich habe in diesem Jahr 3 Hörspiele geschrieben. Also er war sehr stimuliert durch die außerordentlichen Erfolge, die er hatte. Er bekam in dieser Zeit ja auch den Büchnerpreis. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis 1959 dem Dichter Günter Eich, der durch die unpathetische Sprache seiner Gedichte und Hörspiele ein rückhaltloses Bekenntnis zur Kreatur fordert, durch die Genauigkeit des Worts, das Gewissen gegen Vorurteile schärft und dem Menschen neue Entscheidungen abverlangt. Darmstadt, den 31. Oktober 1959, das Präsidium der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, gezeichnet Hermann Kasack, Kasimir Edschmidt, Hans W. Eppelsheimer, Fritz Usinger. Ich beglückwünsche den Preisträger. Das Verzwickte unserer Situation ist es, dass die Antworten da sind, bevor die Fragen gestellt werden. Ja, dass viele uns wohlgesinnte Leute meinen, da es so gute Antworten gäbe, sollte man auf die Fragen überhaupt verzichten. Man verzichtet also und die Antworten tummeln sich und wachsen kräftig heran. Nein, ich bin nicht auf Antworten aus, sie erregen mein Misstrauen. Ich optiere für die Frage, für die Kritik, für den kritischen Dichter Georg Büchner, für einen Typus von Schriftsteller, der Fragen und in Frage stellt. Um die Kritik der Macht geht es, darum, ihrem Anspruch, das Ja zu verweigern. Got a thing about looking, being looked at too. I do, I move to move. You walk on by now, and you shake up my blues. You don't pass it around no more, cause he got you. Rise and shine when the sun go down. Gonna get back up when it low to the grass. The lover, he knows you deep down to your soul. He ain't grassing around no more, cause it don't go. It don't go, baby, and it don't run. The boat no more, it don't jump. Got a look in his eyes, and it's somewhere new. Ain't looking around no more, cause he got you. Around no more, he got you. He ain't walking walking that fence no more, 'cause he got you. He ain't looking around no more, no more, no more, no more. Ain't looking around no more, no, 'cause he got, 'cause he got you. In den 60er Jahren wurde Günther Eich auch außerhalb des deutschen Sprachraums zum bekannten und gefragten Autor. Immer wieder erhielt er Einladungen zu Lesungen in verschiedenen europäischen Ländern, in den Nahen Osten, nach Asien und nach Nordamerika. Weit gereist. Gleich hinter Vancouver beginnt der Wald, beginnt das überhaupt nicht, beginnt, worüber wir fliegen. Alles nördlich, wie du es liebst, ein Salzkorn für die Waldläufer, lederne Beutel, vielleicht für Schwarzpulver, Gewürze, Tabak. Was beginnt, geht sehr weit, ein Rauch aus dem Böhmerwald, ein Perspektiv, es gibt wenig Menschen. Ein Weltreisender in Sachen Literatur, der in den 60er Jahren als Lyriker nochmals Aufsehen erregte. Mit bedeutsamen Lyrikbänden wie Zu den Akten und Anlässe und Steingärten. In den letzten Lebensjahren schrieb Eich allerdings kaum noch Gedichte und lediglich ein Hörspiel. Es wurde unter dem Titel Zeit und Kartoffeln kurz vor seinem Tod 1972 ausgestrahlt. Einige Jahre zuvor hatte er Kollegen und Leser überrascht mit absurden Prosatexten voll abgründigem Wortwitz. Was ich schreibe, sind Maulwürfe, weiße Krallen nach außen gekehrt, rosa Zehenballen, von vielen Feinden gern als Delikatesse genossen, das dicke Fell geschätzt. Meine Maulwürfe sind schneller, als man denkt. Wenn man meint, sie seien da, wo sie Mulm aufwerfen, rennen sie schon in ihren Gängen einem Gedanken nach. An eingesteckten Grashalmen könnte man ihre Geschwindigkeit elektronisch filmen. Im Herbst 1967 tagte die Gruppe 47 zum letzten Mal in der Pulvermühle bei Erlangen. In der Tasche hatte Günther Eich das Manuskript seiner Maulwürfe. An die denkwürdigen Umstände, unter denen er zum ersten Mal daraus vorlas, erinnert sich Hans-Werner Richter. Diese Tagung der Pulvermühle stand ja unter einem gewissen Zeichen, nämlich der Studentenrebellion. Und die Studenten hatten nichts Besseres zu tun, als bei uns dort auch zu demonstrieren. Und es kam dadurch innerhalb des gesamten Gremiums, der gesamten Versammlung, zu harten Auseinandersetzungen, und draußen lernten die Studenten. Und Günther Eich saß vor mir, direkt vor mir, etwas niedriger, und er trug zu der Zeit schon einen Bart, diesen weißen, graumelierten Bart, und sagte, du Hans-Werner, lass mich lesen, lass mich jetzt lesen. Und habe ich ihn lesen lassen, und dann las er die Maulwürfe, und kaum hatte er damit begonnen, wurde es ganz still und der ganze Lärm war zu Ende. Die Studenten haben es leider nicht gehört, bis draußen ging es nicht, aber sie hätten sich vielleicht sehr gewundert, wogegen sie eigentlich demonstriert haben. Episode. Ich wache auf und bin gleich im Notstand. Die Gründe weiß ich nicht genau, verhafte aber vorsorglich meine Kinder. Verhaftungen müssen sein. Im Rundfunk stelle ich Tanzmusik ein, drehe die Antenne in Richtung Luxemburg. Mit den Handschellen klirrend patrouilliere ich durch die Etagen. Im Mezzanin ist alles in Ordnung, im Keller auch, aber sonst kein Erkennen der Lage, kein Ernst, kein Verlass, Bananenschalen auf den Treppen. So weit kommt es, wenn man die Zügel locker lässt. Unter dem Dach herrscht volle Anarchie. Jemand liest Karsunke, meine Hauswirtin schläft, mit 80 Jahren sollte sie wissen, was man zu tun hat. Webern liegt auf dem Plattenteller, so zersetzt ist alles und die Wände voll Schimmel. Durchgreifen. Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte auch. Mit feuchten Augen höre ich die ersten Nachrichten aus dem Hauptquartier. Man beglückwünscht sich, es wird alles besser, das Strafgesetz schon umgearbeitet, man hatte es in den Schubladen. Im ersten Stock stellt man sich inzwischen um, beginnt realistisch zu denken. Ein Polizist aus Berlin auf Urlaub übernimmt das Standrecht und die Löscheimer. Viel Idealismus. Um 11 habe ich auch das Erdgeschoss auf Vordermann gebracht. Mit etwas Nachhilfe, aber nicht viel. Um 12 sortiere ich staatsfeindliches und jugendgefährdendes Schrifttum aus. Um 1 versammle ich die Hausgemeinschaft zu einer Ansprache, die als Mittagessen eingelegt wird. Um 2 umstellt Gendarmerie das Haus und verhaftet uns alle. So gemütlich ist es immer noch. Die Desillusion, in der Günter Eich zunehmend lebte, ließ ihm eben die Möglichkeit des Witzes. Das war seine Möglichkeit, scheint mir, ich mag Unrecht haben, des Ausbruchs aus der Desillusion. Das Absurde war für ihn die letzte Möglichkeit, überhaupt einen Sinn zu finden. Er hat das Absurde nicht wie Beckett oder Ionesco stilisiert, sondern er hat es festgehalten, ganz einfach nur festgehalten als eine Möglichkeit für sich. Und daraus, zweifellos, ist dieser ungeheure Witz, die Karlauerei, die Widersinnigkeit, die fröhliche oder bittere Widersinnigkeit seiner Maulwürfe entstanden. Ich finde, er hat mit den Maulwürfen das Parkett über dem Boden aufgerissen. Da werden Lücken frei, die sonst kein anderer Autor geschafft hat. Der Abschiedsgestus, den die Maulwürfe enthielten, war nicht nur für Christoph Meckel unübersehbar. In seinen späten Jahren war Eich von schwerer Krankheit gezeichnet und litt immer öfter an Herzanfällen. In seinem Todesjahr 1972 nahm er an den Rauhrieser Literaturtagen in Österreich teil und gab ein letztes Radiointerview. Und auch das hört sich an wie ein Abschied von der Welt und von der Dichtung. Herr Eich, Sie selbst haben aus unveröffentlichten Gedichten gelesen. Das waren neue Gedichte. Das waren neue Gedichte, ja. Können Sie uns bitte zu diesen Gedichten einige Anmerkungen machen? Ja, das kann ich kaum machen. Ich meine, man muss sie dann hören, nicht? Soll ich sie jetzt noch mal lesen? Oder ich kann wenig über etwas lässt sich relativ wenig sagen, wenn man es nicht kennt. Man kann die Gedichte nicht noch erklären und besser erklären, als sie geschrieben sind. Im Gedicht steht eben das, was drin steht. Aber durch eine Erklärung wird es nicht besser. Und wenn man das Gedicht gar nicht kennt, ist es natürlich ganz unmöglich, etwas dazu zu sagen. Für den anderen ist es völlig unverständlich. Ich könnte also nur die Gedichte noch mal zitieren, nicht? Was anderes kann ich da nicht machen. Sie sind ja auf der anderen Seite nicht so hermetisch verschlossen, nicht, dass man, aber das könnte ein Autor wahrscheinlich auch nicht, nicht. Der Autor kann auch nicht sein Gedicht erklären, dann macht das falsch und dann sagt er eigentlich nur, dass das Gedicht schlecht ist. Ne? Ja, dass man es auch in anderen Worten ausdrücken kann. Und dann sagt man sich, warum hat das dann überhaupt geschrieben? Ja. Ne? Ich merke leider erst immer nach einem Viertel bis einem halben Jahr, ob was gut ist oder nicht. Und dann ist es, also nachdem es schon gedruckt ist, ne, dann sitze ich da und sage, das ist nun mal gedruckt, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ne? Es ist weg, meinem Zugriff entzogen. Ne? Möchte manches wieder, irgendwo habe ich das auch gesagt, man möchte manches wieder so zurückziehen, nicht? Und verschlucken, nicht? Und soll man machen, es ist halt da. Ne? Das war die Literaturzeit im Nordwestradio am Ostersonntag. Heute mit einer Hommage an Günter Eich zum 100. Geburtstag. Am Mikrofon verabschiedet sich mit den besten Wünschen zum Osterfest Walter Weber. Das letzte Wort aber hat natürlich Günter Eich. Karlauer. Die Etymologie hat nachgewiesen, dass Karlauer nicht aus Karlau stammen. Sie stammen aus Luckau. Ich weiß es, ich bin im Grenzgebiet beider Kreise aufgewachsen. Luckau hat eine Strafanstalt, Karlau hat gar nichts. Die kleinen, doldenförmig angeordneten Blüten brechen schon zeitig im Frühjahr aus dem noch gefrorenen Boden. Sie sind anspruchslos. Wenn es keinen Regen gibt, ist Ihnen auch ein Vortrag recht. Für Sonne bedanken Sie sich. Sie sind lila und haben meine Jugend koloriert. Ich fände die Neubildung Karl Luckauer recht glücklich. Luckau hat keine großen Söhne, nur Zugereiste, was durch die Strafanstalt bedingt ist. Liebknecht hat hier Briefe geschrieben, es hat nichts genützt. Wie gesagt, Karlauer sind keine Steigerung von Karlau. Aber mir sind sie recht. Eine Möglichkeit, die Welt zu begreifen, vielleicht die einzige, anspruchslos und lila.